Erster für den Musikleiter. Ein Lied von Asaf. Zweiter singt laut für Gott. Er macht uns stark. Jubelt dem Gott von Jakob zu. Dritter beginnt den Gesang. Schlagt die Trommel. Spielt auf der Zither und der Harfe. Vierter blast die Trompete beim Neumond. Tut das auch am Festtag. Fünfter, das ist ein Gesetz für Israel. Der Gott von Jakob will das so. Sechster, Gott gab diese Regel dem Volk Israel. Das war beim Auszug aus Ägypten. Siebter, ich nahm die schwere Last von deiner Schulter. Deine Hände sind jetzt frei. Achter, du riefst in der Not. Ich half dir. Ich antwortete aus dem Donner. Neunter, hör mir zu, mein Volk. Ich warne dich. Israel, bitte höre auf mich. Zehnter, du sollst keinen fremden Gott haben. Bete keine anderen Götter an. Elfter, ich bin der Herr, dein Gott. Ich führte dich aus Ägypten. Ich gebe dir genug zu essen. Zwölfter, aber mein Volk hörte nicht auf mich. Israel wollte mir nicht folgen. Dreizehnter, darum ließ ich sie allein. Sie taten nur, was sie selbst wollten. Vierzehnter, ich wünsche mir, dass mein Volk auf mich hört. Sie sollen meinen Weg gehen. Fünfzehnter, dann würde ich ihre Feinde schnell besiegen. Ich würde gegen ihre Gegner kämpfen. Sechzehnter, die Feinde des Herrn müssten vor ihm Angst haben. Sein Volk würde ewig leben. Siebzehnter, ich würde euch den besten Weizen geben. Ich würde euch mit Honig satt machen.